Das sind unsere Themen: Einbruch in Kindertagesstätte, niedrige Arbeitslosenquote und Nienburger Streetballer siegen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Mein Name ist Carolina Pfau. Im Landkreis Nienburg meldeten sich im Laufe eines Berichtsmonats 843 Menschen arbeitslos. Die Quote sank damit um 0,1% auf jetzt 5,2%. Alles in allem zeige sich der Arbeitsmarkt in unserer Region relativ stabil, so Chef der Arbeitsagentur Nienburg-Verden Joachim Deunsing. Morgen tagt der Finanzausschuss der Gemeinde Landesbergen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Mühle in Landesbergen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem das Investitionsprogramm 2015 bis 2019. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Zu mehreren Einbrüchen kam es in der Nacht zum Dienstag. Eingebrochen wurde im Kindergarten in Eistrup, in der Kindertagesstätte in Hemsen sowie in den Vereinsheimen des SV Haßbergen und TuS Drakenburg. Die bislang unbekannten Täter hebelten Fenster und Türen auf. Aus dem Kindergarten und der Kita erbeuteten die Diebe technische Geräte und Bargeld. Die Schäden belaufen sich auf 1.200 und 1.500 Euro. Und nun zum Sport mit Ryan Dykes. Auch gegen Ende des erfolgreichen Streetball-Jahres 2015 wollte das Team 43 Finest vom TKW Nienburg direkt an die Erfolge des diesjährigen Sommers anknüpfen. Andreas Rabe sammelte ein potenzielles Team für das Turnier in Braunschweig um sich. Bis zum Turnierfinale wurde hart verteidigt und offensiv der Punkt am Brett gesucht. 3-3-Punktwürfe musste man trotz engster Verteidigung schlucken. Der bis dato eher energiesparend agierende Andreas Rabe antwortete mit 5 Dreiern zur Freude der mitgereisten Nienburger. Am Ende reichte es in einem puren Offensivkampf für einen 16:11 Sieg und den Pokal. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.